3 komplett ausgebrannte gepanzerte Fahrzeuge und weitere Sachschäden. Die internationale Beobachtermission der OSZE geht von einem Anschlag aus, hat aus Sicherheitsgründen ihre Inspektionen im Rebellengebiet vorübergehend eingeschränkt, wie es die Regeln der Mission vorsehen, will sich aber nicht völlig zurückziehen, betont der Vizechef der Mission, Alexander Hug. Er verweist insbesondere auf die öffentliche Verurteilung des Anschlags durch Rebellenführer Puschilin. In Donetsk zum Beispiel haben wir jetzt eine 24-Stunden-Überwachung durch bewaffnetes Personal auf diesem Parkplatz vor unserem Hotel in Donetsk und die öffentliche Verurteilung des Vorfalls durch die Führerschaft der Rebellen. So, das sind schon Anzeichen, dass da gewisse Kontrolle herrscht. Solange wir davon überzeugt sind, dass nicht direkt die Gefahr für das Leben unserer Mitarbeiter besteht, werden wir auch weiterhin nicht auf einen Abzug hin tendieren. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Immer wieder geraten Patrouillen der OSZE unter Beschuss, in zumindest einem Fall nach Darstellung der Mission wohl auch gezielt. Dabei wurde unlängst in Schirokine bei Mariupol ein Beobachter verletzt. Das Ziel dieser Vorfälle könnte zwei Absichten sein. Einerseits eine Ablenkung auf einen anderen Vorfall, weil natürlich dieses Auto verbrennen, das ist spektakulär, es gibt gute Bilder und die ganze Medienwelt fokussiert sich dann darauf, währenddem sich anderswo etwas anderes passiert. Und im Parallelen wissen diese Gruppe natürlich, dass solche Vorfälle uns dann zwingt, unsere Sicherheitsmaßnahmen zu überdenken und sofort auch Restriktionen einzuführen, das dann auch dazu beiträgt, dass wir weniger sehen. Ende Juli war es zu Protesten vor den OSZE-Missionen in den Rebellenhochbogen Donetsk und Luhansk gekommen, bei denen der Organisation Parteilichkeit vorgeworfen worden war. Wortgleiche Slogans auf beiden Protestveranstaltungen deuteten darauf hin, dass es sich weniger um eine spontane Äußerung von Unmut als um einen orchestrierten Protest gehandelt hatte. Die OSZE-Mission soll die Lage in der Ukraine beobachten und die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarung überwachen. Auch Russland steht hinter diesem Auftrag. In ihren Lageberichten vermeldet die OSZE täglich massive Verstöße gegen die Vereinbarung von Minsk auf beiden Seiten, etwa den Einsatz schwerer Artillerie oder was den Nichtabzug schwerer Waffen von der sogenannten Kontaktlinie betrifft.